Get out my life, woman. You don't love me no more. Get out my life, woman. You don't love me no more. Get out my life, woman. You don't love me no more. Get out my eyes, teardrops. I've gotta see my way around. Get out my eyes, teardrops. I've gotta see my way around. Get out my life, heartaches. Nothing but heartaches by the pound. Get down off my ladder, woman. I've got to climb up to the top. Get off my ladder, woman. I've got to climb up to the top. Get off my ladder, woman. There is nothing gonna make me stop. I've got to be moving on. Get out the way, woman. I've got to be moving on. Get out the way, woman. I've got to be moving on. Unvergessene Alain Toussaint, Gesang und Klavier, 2016 in Joe's Pub, einem berühmten Jazzclub in New York. Und hier sind wir wieder mit der Radio nach Jazz. Heute geht's 5 Stunden lang um Vokaljazz. Jimmy Witherspoon fand, Zitat, Blues ist schwer zu definieren. Viele absurde Stories sind über diese Musik geschrieben worden, dass du arm sein und eine schwarze Hautfarbe haben musst, um authentisch zu klingen. K-Star und Jack Teagarden hatten den Blues, Mose Allison kann Blues singen, jeder hat irgendwann den Blues. Er wird nicht im Radio gespielt, deshalb haben die jungen Schwarzen in Amerika keine Vorstellung davon. Es kommen mehr Weiße in meine Konzerte, sagt Witherspoon. Ein paar weiße Studenten an den Colleges haben ein paar Schwarze auf Blues angetürnt. Und ein anderer berühmter Sänger, Joe Turner, meinte, ich habe Rock'n'Roll gemacht, bevor sie es Rock'n'Roll nannten. Thank you. Spirituals gehören zu den Quellen, den Wurzeln des Jazzgesangs. John Newton, ehemals Kapitän eines Schiffes, das Afrikaner als Sklaven nach Amerika verschleppte, war der Mann, der Amazing Grace geschrieben hat, vom Saulus zum Paulus. Schwarze und weiße Meinungen über Spirituals gingen auseinander. Die meisten weißen Amerikaner verstehen es als religiöse Songs, für einige schwarze Autoren aber waren die Spirituals soziale Statements, die von Leibeigenschaft und dem Streben nach Freiheit, Gerechtigkeit und Überleben handelten. Die Realität ist vermutlich eine Vermischung vieler Dinge. Im Zentrum jedoch steht ein tief afroamerikanischer Gedanke und der heißt At Home With Oneself, bei sich selbst zu Hause sein, mit einem Wort Soul Feeling. Sister Rosetta Tharpe, Zitat, mir egal, wenn die Leute mich als Jazzsängerin bezeichnen, ich sehe es als ein Kompliment an, weil ich weiß, es ist auch so gemeint. Und Mahalia Jackson, die größte aller Gospelsängerinnen, hat gesagt, ich kann fühlen, wenn die Stimmung im Raum durchhängt. An manchen Orten, wo ich singe, ist mit schnellen Songs einfach nichts zu machen. Und es gibt Konzertsäle, wo langsame Songs absolut nichts bringen. Thank you. I dreamed I was Van Gogh in Brooklyn or the Lower East Side. And my folks who thought me touched told me not to go walking in the evening's heavy rain. And my brother and sister also said, take care. Mumbling timidly goodbye, I left the brightly ill-lit flat and climbed down many stairs to reach the ground. I walked the street without a coat or socks, but from somewhere an umbrella held, and with each step taken, the rain increased, as if itself were in some hurry to get nowhere fast. And the day's dark density glowed in moody increase as my shirt and pants ballooned with wet, and my soaked through shoes kept parting waves like the Red Sea or a speeding car. I dreamed I was Van Gogh in Brooklyn, somewhere near the Lower East Side, thinking starry nights in the pouring rain to background music, with somewhere the sky boldly, flatly twisting above the solid mass of clouds in blue and gray lightning swirls, lighting a canvas not yet wet, a crazy, sharp space above the false ceiling above me, the palette being laid out in my clean and confused mind. I dreamed I was Van Gogh, all wet and sad and thinking. A broke down angel ain't got no driving wheel. Feel like a broke down angel, mama ain't got no driving wheel. You've been down and lonesome, you know how a poor man feels. I've been shooting craps and gambling, mama, and I done got broke. I've been shooting craps and gambling, honey, and I done got broke. I done pawned my pistol, mom, and my best clothes and so. Lordy, Lord, Lordy, Lordy, Lord, Lordy, Lord, Lordy, Lordy, Lord. I went down to my praying ground and fell on bended knees. I went down to my praying ground and fell on bended knees. I ain't crying for no religion, Lordy, give me back my good gal, please. If you give me my baby, Lord, I won't worry you no more. Have you give me my baby? I won't worry you no more. You ain't got to put in my house, Lordy, only lead her to my door. Lordy, Lord, Lordy, Lordy, Lord, Lordy, Lord, Lordy, Lordy, Lord. Don't you hear me, baby, rapping on your door? Don't you hear your daddy rapping on your door? Can I get off snake limit and tap and flatten till blood cross your floor? Feel like a broke down angel, ain't got no drivers at all. Feel like a broke down engine, mama, ain't got no drive at all. What makes me love my woman, she can really do the Georgia crawl. Lordy, Lord, Lordy, Lordy, Lord, Lordy, Lord, Lordy, Lordy, Lord. Feel like a broke down engine, ain't got no whistle or bell. Feel like a broke down engine, ain't got no weather or bell. If you're the real hot mama, drive away daddy's weep and spell. I won't be back no more, baby. Der große Blind Willie McTell mit seiner zwölfseitigen Gitarre, Broke Down Engine Blues, ich fühle mich wie ein verreckter Motor. Death Letter hörten wir, geschrieben von Sun House, gesungen von Cassandra Wilson auf ihrem Album New Moon Daughter. Dann Steve Dalashinsky mit I Dreamed I Was Van Gogh und wie gesagt Willie McTell. Carmen McRae geriet in Rage, wenn Rosemary Clooney auch als Jazzsängerin angekündigt wurde. Diese Frau hat noch nie in ihrem Leben improvisiert. Sie singt einen Song genauso, wie er geschrieben ist. Terry Blaine nimmt sich etwas aus der Tradition, dann versucht er etwas Eigenes daraus zu formen, das neu und anders klingen soll. Phrasierung, individuelles Konzept, Timing, Feeling. Man könnte meinen, Vocal Jazz sei was für Managerkurse. Stacey Kent fand auf faszinierenden Wegen in New York zu diesem Metier. Interviews mit ihr zu lesen ist immer ein Genuss, denn sie klingen manchmal etwas nach Gertrude Stein, etwa so, ich bin eine Sängerin, ich singe Jazz, ich bin eine Jazzsängerin. Mark Murphy ergänzt, well, we know who we are, wir wissen, wer wir sind. Helen Merrill sollte ebenfalls ihre Autobiografie schreiben. Sie hat viel Unglaubliches erlebt. Sie war immer eine Sängerin, die Jazzmusiker besonders mochten. Und sie hat ihr Metier einmal so definiert, es ist Instinkt, Spontaneität, Wissen über Akkordwechsel und die Gabe, mit meinen Begleitmusikern einen musikalischen Dialog zu führen. Through the crowd trying to get to where Chuck Berry mit Nadine. Al Jolson war der Weiße mit dem schwarz angemalten Gesicht, der im ersten Tonfilm The Jazz Singer agierte. Bing Crosby war ein großer Fan von Al Jolson. Er hat gesagt, sein Hauptattribut war die Sorte von Elektrizität, die er erzeugte, wenn er sang. Niemand in jenen Tagen konnte so singen wie Al Jolson. Wenn er nur rauskam und den Mund aufmachte, hoben seine Zuhörer schon ab. Sofort. In den ersten acht Takten hatte er sie alle auf seiner Handfläche. That's it. Okay. Ain't no key to meet a good girl. folks say she don't run around at night. Yeah, you know Katie made a good girl. Folks say she don't run around at night. Yeah, you know you can bet your last dollar Katie May will treat you right. Yeah, you know I try to give that woman everything in the world she needs. That's why she don't do nothing but lay up in the bed and read. You know she walks just like she got all the world in her backyard. Yes, you never hear that woman hooting, hollering, crying, and talking about these times being hard. Some folks say she must be a Cadillac, but I say she must be a T-model fool. Yeah, you know some folks say she must be a Cadillac, but I say she must be a T-model fool. Yeah, you know she got the shape all right, but she can't carry no heavy load. Goodbye, goodbye, poor Katie May. These are the last words that I got to say. I say goodbye, goodbye, poor Katie May. These are the last words I got to say. Yes, if I don't see you tomorrow, I hope I'll meet you early the next day. Das war Ray Charles 1958 in Atlanta, Georgia mit What I Say und Lightnin' Hopkins. Von dem gibt's einen ganzen Zyklus von Blues-Songs über eine gewisse Katie May. Das hier war eine Aufnahme von 1946. Und gleich hören wir Sister O.M. Terrell. Es gab sehr früh um die Jahrhundertwende den Blues im Mississippi Delta, den eine Ma Rainey hörte auf ihren ersten Platten. Und auch auf denen von Bessie Smith sind Stimmen zu hören von vor der Erfindung der Mikrofone. Diese Stimmen drangen ganze Häuserblocks entlang. Ethel Waters war das genaue Gegenstück zu Bessie Smith, munter und voller Freude gegen düster und brodelnd. Joe Turner betete Ethel Waters an. Da war er nicht der Einzige. Where that poor man gone? poor man in his room. Well, they laid him on the bed. He called for a cool drink of water, put a towel to my head. I wonder where that gambling man, I wonder where that gambling, well, I wonder where the poor man gone. Well, mother, she ran out of the door, howling, screaming, and crying. My son been gambling all night long. I believe he's gonna die. I wonder where that gambling man. I wonder where. I wonder where the poor man gone. My Lord. Oh, yes. My Lord. Zwei Uhr und 40 Minuten, Sie hören die Radio nach Jazz im Deutschlandfunk. Der erste große Jazz-Solist war Louis Armstrong. Weltberühmt durch sein phänomenales Trompetenspiel, aber angefangen hat Louis als Sänger, der mit Freunden ganz jung als Vokalgruppe herumzog und für ein paar Cents auf der Straße sang. Das Singen behielt er sein Leben lang bei, nicht nur weil der Trompeter immer mal wieder eine Atempause überbrücken muss. Wenn man genau hinhört, spielt Armstrong so Trompete, wie er singt, und umgekehrt, er singt so, wie er Trompete spielt. Mit einem eigenen Konzept und der Jazzsängerstimme schlechthin. Armstrong zeigte schon sehr früh mit seiner fabelhaften ersten Band, der Hot Five, die eine reine Studiogruppe war, wo es im Jazz lang gehen würde. Ohne seine Erfindungen wäre der frühe Jazz vielleicht eine Fußnote der Musikgeschichte geblieben. Und jetzt komme ich zu Bill Bojangles Robinson, von dem es einige Filmaufnahmen gibt. Bojangles war der Mann, der Fred Astaire beibrachte, wie man Stepp tanzt. Schwarze Sänger lernten von Weißen, Weiße von Schwarzen. Listen, good folks, it isn't alcohol, no y'all a gal at all. Thrill me with the pep I've got. I got a pair of feet that have found that low down beat. Low down, down around the spot that's hot. Have no peace, losing my lease on living. Here's the how I'm telling you now to give in. Make 'em play that crazy thing again. I got to do that lazy swing again. Hi-ho, doing the new lowdown. Got my feet to misbehaving now. Got a soul that's not for saving now. Hi-ho, doing the new lowdown. That dancing demon, he has my feet in a trance. Cause when I'm dreaming, folks, I go right into that dance. Once you hear that haunting strain to it, I bet my life you'll go insane to it. Hi-ho, doing the new lowdown. Doing the new lowdown. You know, I've always felt that dancing for records wasn't too effective as far as my stuff is concerned, because I get off the floor a great deal and there may be a lot of empty spots for me. But I'd like to take a stab at it. I'll tell you what. I'll step in and ad-lib with the boys. If you hear some strange noises out there, remember that's me. All right, let's go. Fred Astaire zusammen mit dem Trio von Oscar Peterson aus seiner ganz berühmten Platte, die Norman Granz produzierte. Auch Professor Longhair in New Orleans kam durchs Tanzen zum Singen. Seit seinem zweiten Lebensjahr lebte der spätere Professor Longhair oder Fess, wie ihn die Freunde nannten, in New Orleans. Seine Mutter Ella Mae Bird spielte selbst in Jazzbands Klavier und förderte schon früh das musikalische Talent ihres Sohnes Roy. Geld verdiente er sich als Jugendlicher mit Straßenstepptanz sowie mit einer Werbung für Schlangenölmedizin. Sein erstes Klavier fand Professor Longhair angeblich im Sperrmüll. Diverse Tasten fehlten, was ihn aber nicht vom Spielen abhielt. Später arbeitete er als Koch, kurzzeitig auch als Boxer und immer wieder betätigte er sich als Kartenspieler. Jalal von The Last Poets mit Rap History. Zusammensetzung aus Rap und History. And the ancient tales. If you don't know the roots from the trunk of the tree, then you won't know the branch of what the fruit will be. You got to first understand the surrounding mystery of rap in relationship to so-called history. Distorted, so it ain't all there. So let's examine the truth so we can clear the air. Pay attention real close while I'm running it down, and take your mind on a journey through the lost and found. Now way back in the jungles of the African land is when the roots of rap first began. Before the time of the scribes, just the word was heard, and the voice was the choice like the song of the bird. It stood out among the people from the various tribes, wise storytelling sages who preserved the vibes. They would gather all the people who would throng around, from the village to the bush and the rural town. For hours and hours and days on end, they unraveled their stories from beginning to end. They knew about the now and the they knew about the den, and they were known all around as the Griot men. From the past and the present, they related their roots and taught all the people in the ancient truths. With the wisdom of the elders and their memories vast, they spoke about the legends from the ancient past. And the shells in the sand, about fishing and planting and harvesting crops, hunting and herding at the watering stops, about the constellations in the heavens above, about the men and the women and the children in love, about joy and grief and death and relief, about war and strife and the mysteries of life. Sun with its golden light, about the moonlit streams and the stars at night, about the oceans of the desert and the scorching sun, about the spear and the arrow before the gun, about the shaping of metal and the carving of wood, about the science of appliance for the common good, about the times of famine, about the times of ease, about the kings and the queens and their dynasties, about the ancestors they had descended from, about the music and the language and the rhythm of the drum, about their culture and heritage and the burdens they bore, about the wise men and prophets who had come before, about observing the laws of cosmic creation and handing it down to the next generation. Endowed with the wisdom of the All-in-One, they passed it down from father to son, preserving their traditions for the times to come. Stacey Kent ging in New York ins Kino und ein Song blieb ihr im Gedächtnis haften. Dann ging sie nach Hause und versuchte ihn am Klavier nachzuspielen. Von Beginn an habe sie ihr eigenes Gehörtraining entwickelt, sagt sie. Sie sei keine besonders gute Pianistin, aber sie habe ein gutes Gehör. Sie spielt einfach nach, was sie irgendwo aufgeschnappt hat. Norma Winston, britische Jazzsängerin: Wenn du nicht weißt, in welchem Tempo du singen willst, wie viele Takte Intro du von der Band haben willst, wenn du die Tonart nicht kennst, wie können dich dann die Musiker ernst nehmen? Abby Lincoln: Es braucht eine lange Zeit, um einen Song zu lernen und um einen Song zu verstehen. J'aimerais tant que tu vois ce qui vit en moi, j'aimerais tant tes baisers au creux de ma main, j'aimerais tant m'élever comme un cerf-volant, ou bien plonger tout au fond des océans. Et quand parfois je pense à ces années qui écoulées ne semblent pas passer, et quand je pense à ces rêves oubliés, je me dis qu'il vaut bien mieux continuer à aimer tant le regard de ses parents, à aimer tant regarder les cerfs-volants, à aimer tant se cacher tout au fond des bois, à aimer tant quand tu me parles tout bas. J'aimerais tant des baisers au creux de ma main, j'aimerais tant m'élever comme un cerf-volant, ou bien plonger tout au fond des océans. Et quand parfois je pense à ces années qui écoulées ne semblent pas passer, et quand je pense à ces rêves oubliés, je me dis qu'il vaut bien mieux continuer à aimer tant le regard de ses parents, à aimer tant regarder les cerfs-volants, à aimer tant se cacher tout au fond des bois, à aimer tant quand tu me parles tout bas. Mina Agossi, Jazzsängerin aus Paris. Der Kritiker Barry Ulanoff, ein Freund Lenny Tristanos, wusste genau Bescheid. In Jazzgesang sich professionell hineinzuwagen, bedeutet im Grunde zu lernen, ein paar Dinge stoisch zu missachten. Essbare Mahlzeiten, saubere Hotelzimmer, ein Einkommen, von dem man leben kann. Und wieder fügt bei uns Mark Murphy einen seiner schönen Einzeiler hinzu, der heißt »You improvise yourself into being«. Thank you. Deutschlandfunk.